genial bin. Besitzt eigentlich allen anderen gegenüber nicht ganz fair. Macht weiter! Zeit ist Geld, das heißt natürlich nur, wenn ich euch bezahlen würde. Ich verspreche euch, spätestens morgen wird das Schloss von König Gregor nur noch ein Haufen Steine sein. Das war also Herzog Ickzorn, der erbitterte Feind König Gregors. Er wohnt auf Schloss Dreckmoor und versucht, bis jetzt allerdings ohne Erfolg, den König vom Thron zu stoßen und selbst Herr auf Schloss Dunwin zu werden. Unterdessen sieht es auch im Wald vor dem Schloss nach Streit aus. Zwischen Kevin und Anwin, die im Dienst König Gregor stehen. Ich vergeude mit diesem blöden Auftrag nur meine Zeit. Ich würde meine Zeit besser damit verbringen, wenn ich mich im Fechten üben würde, statt einigen dummen Holzfällern das Essen nachzutragen. Anwin, wenn du im Winter gemütlich am warmen Feuer sitzt, dann wirst du diesen dummen Holzfällern sehr dankbar sein. Oh, oh, oh. Hört mir, gib das sofort wieder her! Sieh an, eine Gummibärmedaille. Ich hab auch mal sowas gehabt. Aber da war ich erst 4 Jahre alt. Das habe ich von meinem Großvater bekommen. Gib es mir zurück! Gib zu! Du glaubst noch an Gummibären? Ja, ich gebe es zu. Gummibären, an dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich weiß auch, dass es jetzt keine Gummibären mehr gibt, aber es hat sie mal gegeben. Das weiß doch jedes Kind. Das weiß doch jedes Kind. Jedes Kind weiß, dass sie nur in Märchen vorkommen. Hey, warte doch! Gut gemacht, Männer. Macht weiter so. Ja, ja. Harte Arbeit hat noch niemand geschadet. Hört mal, ihr zwei. Wo seid ihr denn gewesen? Es ist schon 1 Stunde nach der Essenszeit. Daran ist Kevin schuld. Der hat sich von seinem Esel abwerfen lassen. Es ist gelogen. Entschuldigen Sie, Sir Tuxford, aber sind Sie nicht hier, um den Wald nach Ungeheuern abzusuchen? Da siehst du, wie dumm du bist. Im Umkreis von 10 Meilen gibt es hier keine Ungeheuer. Ist das wahr? Zurück! Glaub ich jedenfalls. Tja, Sir Tuxford ist nicht gerade der Tapferste. Und so ist es ihm sehr recht, dass er König Gregor suchen muss, um ihn zu warnen. Der König ertappt seine Tochter gerade mal wieder dabei, wie sie von einem niedrigen Burgfenster in einen weichen Heuhaufen springt. Vater! Hallo! Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht in den Heuhaufen springen sollst? Ja, du hast mir gesagt, dass eine Prinzessin ihrem Volke immer mit gutem Beispiel vorangehen soll, aber ich konnte nicht widerstehen. Die Ungeheuer sind im Wald! Es sieht so aus, als ob sie meinen Pagen gefangen hätten! Kevin? Wir haben Kevin in den Wald getrieben. Ich habe mein Bestes getan, aber die Spur war zu undeutlich, leider. Ist Kevin ein Freund von dir, Carla? Oh, ich muss zugeben, dass ich ihn als Page sehr schätze. Werden wir ihn finden, Vater? Aber sicher werden wir das. Was ist bloß mit Kevin geschehen? Er liegt noch besinnungslos auf dem Waldboden, als plötzlich zwischen den mächtigen Wurzeln der Bäume um ihn herum kleine Wesen auftauchen und ihn mit gemischten Gefühlen beäugen. Er ist verletzt! Wir müssen etwas unternehmen. Wir haben schon zu viel für ihn getan. Lasst ihn in Ruhe, das wird das Beste für ihn sein. Es ist das allererste Mal, dass ich einen Menschen so aus der Nähe sehe. Sind Sie wirklich die Feinde der Gummibären? Oh nein, nein, nein, nein. Davon ist nichts wahr. Das sind nur Lügengeschichten. Die Menschen machen nur Schwierigkeiten. Wir sollten uns lieber von ihnen fernhalten. So haben es seit Hunderten von Jahren die Gummibären gehalten. Schaut mal, was der hier hat. Eine Gummibärmedaille. Ach, das ist Modeschmuck, nicht mehr. Meine Güte. Ich glaube, das ist eine der großen Gummibärmedaillen. Aber Sammy, kannst du mir erklären, wie ein Mensch in den Besitz dieser großen Medaille kommt? Wichtiger ist, ob wir ihm erlauben, sie zu behalten. Ich Graffi, wir können sie ihm doch nicht einfach wegnehmen. Sie gehört uns nicht. Wie gehört er uns ab ihm? Oh nein, diese Medaille verleiht zu viel Macht, um sie in den Händen eines Kindes zu lassen. Was sehe ich da, Gummibären? Bleib doch bitte, ich tue euch nicht. Habt ihr vor mir Angst? Kannst du sprechen? Möchtest du mir vielleicht was sagen? Pass auf! Wieso pass auf? Blitzschnell verschwinden die Gummibären wieder zwischen den Wurzeln und suchen Schutz in ihrer unterirdischen Behausung. Ohne allerdings zu merken, dass Kevin ihnen gefolgt ist. Ich hab euch doch gesagt, wir können Schwierigkeiten bekommen, wenn wir uns mit Menschen einlassen. Das stimmt doch nicht. Es ist doch nicht seine Schuld, wenn in der letzten Zeit so viel Ungeheuer im Wald sind. Ich mag ihn und ich wette mit euch, dass er uns eine Menge erzählen kann. Ich würde mich für ihre Musik interessieren. Oder was sie so im Allgemeinen essen. Oder vielleicht über Ritter oder Zauberer oder... Oder über diese Medaille. Die Medaille? Die haben wir draußen bei ihm gelassen. Wow, ist das toll hier. Bleib, wo du bist, oder ich verprügel dich ununterbrochen bis nächste Woche Dienstag. Bitte, bitte, habt keine Angst. Ich brauche euch ja nicht. So. Wir möchten dir nur ein paar Fragen stellen. Also nochmal. Du behauptest, dein Großvater hätte sie dir gegeben. Wo hatte er sie denn her? Als ein kleiner Junge war, hat er sie gefunden. In einer zerfallenen Stadt, weit weg von hier, im Gebirge. Könnte ich bitte was zu trinken haben? Nein. Graffigami, du bist so ungehobelt wie ein Ziegenbock. Hör nicht auf ihn. Natürlich werden wir dir etwas zu trinken geben. Ich hol ihm was, Grammy. Ich hol ihm was. Was ist das, Tammy? Gummibärsaft. Halt, Tammy, halt! Na sowas, das ist ja toll. Ich werde der größte und berühmteste Ritter sein, den es je gegeben hat. Und Prinzessin Kala wird mich sehr schätzen. Hört mal zu, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich will euch wirklich nichts tun. Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich möchte, dass wir Freunde sind. Der Saft hat keine Wirkung mehr. Das Blatt hat sich also gewendet. Ich werde den Strick holen. Lass den Jungen gefälligst in Ruhe, Graffigami. Er hat uns bewiesen, dass wir ihm vertrauen können. Danke, Ma'am. Mein Name ist übrigens Kevin. Nein, was für ein höflicher junger Mann das ist. Kevin, das hier ist Graffigami. Das ist Sunnygami und ich bin Grammygami. Warte, lass mich raten. Du bist Tamigami. Richtig. Das ist Tamigami, der Hüter unserer Gummibärweisheit. Und ich bin Kamigami. Ich werde eines Tages ein großer Ritter sein. Was war das für ein Zeug, das ich getrunken habe? Oh, du hast Gummibärsaft getrunken. Wir Gummibären machen ihn schon seit Jahrhunderten. Durch ihn können sie so gut springen. Ja, aber anscheinend hat er auf uns eine andere Wirkung als auf Menschen. Oh, Menschen, da hätte ich doch fast was vergessen. Was wir unbedingt noch tun müssen. Kevin, komm, geh mit mir. Das ist das Weisebuch der Gummibären. Was steht da drin? Na, ehrlich gesagt wissen wir das nicht. Jahrhundertelang lag es hier verschlossen. Leg deine Hand darauf, bitte. Jetzt musst du uns heilig versprechen, dass du niemandem erzählst, niemandem, dass du uns hier gesehen hast oder dass du weißt, wo wir wohnen oder was mit unserem Gummibärsaft los ist. Ich gebe dir mein Wort darauf. Oh, das Buch nimmt dein Versprechen an. Willkommen, du gehörst jetzt zu uns. Das sind unsere Schnelltunnel. Die alten Gummibären haben sie gebaut. Das ist super. Durch die Schnelltunnel kommen wir überall hin. Steig ein. Okay, fahr los. Wartet mal. Könnt ihr damit auch Kunststücke machen? Sicher doch. Halt dich fest. Fahrt ihr oft mit dem Ding? Ziemlich oft. Und sowas hat Angst vor mir gehabt. Es ist schon eine tolle Erfindung der Gummibären, diese Schnelltunnel. Als Kevin die Bahn verlassen hat, kann er sich gerade noch rechtzeitig verstecken. Wenn du noch einen Fehler machst, dann fliegst du. Und zwar mit dem Katapult. Wundervoll! Das ist einfach herrlich! Bald wird's Dunwin mir gehören! Das darf nicht wahr sein. Er wird Schloss Dunwin zerstören. So, ich kenne all die alten Geschichten, warum ihr die Menschen nicht leiden könnt. Aber die Gummibärden haben immer für Gerechtigkeit gekämpft. Und König Gregor ist ein gütiger und gerechter Herrscher. Er hat eure Hilfe verdient. Kevin, wir würden ja gerne helfen, wirklich. Aber wir können nicht. Wir sind doch nur so wenig Leute. Und der Herzog hat ein ganzes Heer. Aber die alten Gummibären hätten... Aber wir sind doch nicht die alten Gummibären. Wir haben die meisten unserer Geheimnisse verloren. Wir können nicht zaubern. Wir haben keine Waffen. Wir sind kein kriegerisches Volk. Was bleibt uns also übrig? Wir kümmern uns nur um uns selbst. Das ist alte Gummibär-Tradition. Da werden Menschen angegriffen und ihr wollt es einfach geschehen lassen. Na schön, dann versteckt euch weiter in euren Löchern. Und die vielen Geschichten über die alten Gummibären sind alle nichts weiter als Märchen. Ihr seid nichts weiter als eine Handvoll dummer, selbstsüchtiger alter Bären. Ich bin zwar nur ein kleiner Junge, aber ich habe keine Angst, das zu versuchen. Wütend und enttäuscht schleudert Kevin seine Gummibär-Medaille zu Boden und läuft fort, um dem König zu helfen. Als Zami die Medaille aufhebt, zieht sie ihn mit geheimnisvoller Kraft in die alte, unterirdische Bibliothek und zwingt ihn, die letzte Seite des großen Gummibärenbuches aufzuschlagen. Die alten Gummibären hätten sicher geholfen. Oh, oh, oh, was ist denn jetzt passiert? Oh, oh, oh. Ich, der letzte der großen Gummibären, schließe das Buch, das unser ganzes Wissen und unsere Zauberkunst enthält. Ihr, die ihr in diesem Buch lest, entschlüsselt damit eure Vergangenheit. Und es soll euch helfen, eure Zukunft zu finden. Helft den Guten und bekämpft die Bösen. Seid bestrebt, den Gummibären wieder zu neuem Ruhm zu verhelfen. Das ist ein ganz mieser Trick! Das ist kein Trick, Raffi, wer immer uns diese Nachricht hinterlassen hat. Er hat recht. Wir können nicht zusehen, wie unschuldige Leute verfolgt werden. Ich werde Kevin helfen und wer immer dabei helfen möchte, ist herzlich willkommen. Ich werde mit dir gehen, Sammy. Ich auch. Mit mir kannst du auch rechnen, Sammy. Wir sind fertig zum Abmarsch, Sammy. Wartet einen Augenblick. Vielleicht können wir diesen Zaubertrick gut gebrauchen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten sollten. Wir sollten Kevin ein wenig Gummibärsaft besorgen. Dann könnten wir nämlich Hackfleisch aus ihnen machen. Hackfleisch, Das ist viel zu gefährlich. Ich bin dagegen. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ich habe in dem großen Buch einen Zaubertrick gefunden, mit dem man unsichtbar wird. Uiui, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Wenn hier jemand einen Plan entwickeln sollte... Dann müsste ich das wohl sein. Du willst dich für Kevin in Gefahr begeben? Ich dachte, du kannst Menschen nicht ausstehen. Ich weiß selber, wenn ich ausstehen und wenn ich nicht ausstehen kann. Hast du ein bisschen Gummibärsaft? Da ist es, ich habe es. Mamach, Jamet, Ardum, Samicht, Mama, Krabbe. Geklappt. Wirklich? Ja, es hat geklappt. Ich bin gleich wieder zurück mit Kevin. Raffi, du bist wirklich gekommen und willst mir trotz allem helfen? Natürlich will Graffi, auch wenn er immer so raubeinig tut. Und so wartet er einen geeigneten Moment ab, um Kevin eine kleine Flasche mit Gummibärsaft zuzuwerfen. Fang, Kevin! Oh, ich hab's gefangen! Sowas wie dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin Graffi Gummy und du kommst wegen mir in große Schwierigkeiten. Lass ihn runter! Seht sie euch an, wie sie da oben auf der Mauer herumkriechen, wie Ameisen in einem Ameisenhaufen! Was soll das? Tja, was soll das wohl? Eins nach dem anderen kommen die Ungeheuer wie Geschosse durch die Luft geflogen und landen höchst unsanft bei Herzog Ickzorn und bei... Nein, auf seinem Diener. Es hat mich nicht getroffen, es hat mich nicht getroffen. Dann wollen wir doch mal ganz von vorne anfangen. Wie kommt es, dass du aus einem strahlend blauen Himmel herunterfällst? Der Junge hat uns hierher geschleudert. Euch hierher geschleudert? Vom Platz, wo der Katapult steht. Woher sollte so ein kleiner Junge solche großen Kräfte haben? Von einem Zaubertrank, den ihm die Gummibären gegeben haben. Gummibären? Du willst mich wohl für dumm verkaufen? Ich weiß nicht. Wie teuer wären sie denn? Deine Gehorsam, Hoheit, dass wir fertig zum Angriff sind. Gut, wunderbar. Werf die Idioten in Ketten. Inzwischen wird auf Schloss Dunwin alles zur Verteidigung vorbereitet. Wie in aller Welt konnte Ickzorn das Ding bauen, ohne dass wir etwas davon gemerkt haben? Ich erinnere mich nicht, es zu wissen. Aber ich werde dafür sorgen, dass er es nie benutzen wird, Majestät. Aufgesessen, Männer! Zugbrücke runterlassen! Schleudert den Tee rüber! Die Zugbrücke runterlassen! Ja, schon, Sir, aber die klemmt! Ich habe noch nie so viele Ungeheuer gesehen. Was sollen wir denn jetzt tun? Das ist doch klar, wir müssen den Katapult stoppen. Ihr lenkt die Soldaten ab, während ich das Ding zerstöre. Jetzt, da sie so schön eingesperrt sind, werden wir ihnen den richtigen Eindruck von dem Katapult geben. Feuer! Gummibären! Wir greifen an! Was geht hier vor? Wer sind diese Angreifer? Sie sehen wie Gummibären aus, Euer Herzöglichkeit. Der Junge mit dem Zaubertrank. Bring mir die Flasche! Oh, oh, der Saft! Ich will die Flasche! Danke! Ah, Katapult, wir müssen ihn zerstören. Kommt mit. Helft mir, die Bremse loszumachen. Ha, ha. Sieh dir das an, König Gregor. Mich kann nichts mehr aufhalten. Weder deine tapferen Ritter, noch deine dicksten Mauern. Doch da irrt Herzog Ickzorn. Die Gummibären haben nämlich den Katapult in ihre Gewalt gebracht und nehmen jetzt Kurs auf, ja, genau auf den Herzog. Ihr glaubt, ihr könnt den Ding entkommen. Wir machen jetzt noch einen Katapult. Ich bin selber der Katapult. Dann bin der sollte mir gehören. Und morgen gehört mir die Welt. Vater Simon! Ein Katapult! Er rollt so schnell! Wir müssen abspringen! Das... Wir fahren genau auf das Schloss zu! Daran können wir nichts mehr ändern! Alle abspringen! Ich hänge fest! Oh nein! Vorsicht! Kevin! Kevin ist auf dem Katapult! Glaubst du, dass Kevin was passiert ist? Oh, ja. Er ist in Ordnung! Ich meine, als Mensch ist er in Ordnung. Was hast du auf dem Katapult zu suchen? Das hat zerschellt, da habe ich die Bremse gelöst. Kevin! Oh, ich meine natürlich Page. Wir möchten dir ganz herzlich gratulieren, dass du den Katapult ganz alleine zerstört hast. Oh nein, das war ich nicht alleine. Ich habe... Oh. Du darfst dein Versprechen nicht vergessen. Wenn ich ehrlich sein soll, ich war es nicht. Ich war nur gefangen und als ich sah, wie der Katapult losrollte, da bin ich draufgesprungen, um entfliehen zu können. Ein braver Junge. Wie auch immer, mein Junge. Auf jeden Fall sind wir alle in Sicherheit. Das war also das erste Abenteuer, das Kevin und die Gummibären miteinander erlebten. Viele, viele sollen noch folgen. Ich sage dir noch einmal, dass du das erste Stück einsetzt und ich das letzte. Wie du willst, aber ich habe das Puzzlespiel gefunden. Nur so kleinlich sein. Ist das vielleicht eine Drohung? Wenn du es so auffassen willst. Du hast das Puzzle kaputt gemacht. Ich? Ich glaube, dein Gedächtnis lässt wohl etwas. Wag nie wieder in dem Ton mit mir zu sprechen. Während Grammy in der unterirdischen Wohnung der Gummibären klar zu verstehen gibt, wer das Sagen hat, treibt oben auf der Erde ein Zauberer sein Unwesen. Mit einem Zauber versteinert er Tiere, die er anschließend als handgearbeitete Skulpturen verkauft. Nichts kann dem großen Davini entkommen. Und wenn du noch mal so schnell läufst. Die, die sich am schwersten fangen lassen, haben noch immer am meisten gebracht. Er ist wirklich ein schöner Kerl. Er passt gut in meine Sammlung. Du kannst deine Laufkünste noch mal unter Beweis stellen. Lauf los! Das ist das beste Zauberpulver, das ich je gestohlen habe. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die anderen Bildhauer sich mit Lehm dreckig machen. Das wäre mir sehr lästig. Hinein in den Käfig? Ich brauche viele Tiere für meine Galerie. Was er noch nicht bemerkt hat, ist, dass die Gummibären ihn bei seinem schmutzigen Tun beobachten. So, tu doch etwas, Sammy. Das klingt so schön. Bären, die sprechen können? Soll das heißen, dass ihr Gummibären seid? Aber ich habe gedacht, die gäbe es nur im Märchen. Oh nein, nein, nein, wir sind keine Gummibären. Gummibären, nein. Wir sind auf dem Weg zu einem Kostümball. Wir haben uns nur als Gummibären verkleidet. Und wir können auch nicht sprechen. Wollt ihr etwa einen Betrüger reinlegen? Ihr seid Gummibären, da bin ich ganz sicher. Der Zauberer Davini weiß auch nicht, dass die Gummibären, die er gefangen hat, inzwischen zu Hause von Grammy vermisst werden. Er fühlt sich noch ganz sicher und kostet seine Macht weidlich aus. Ich werde euch große Ehre zuteil werden lassen. Wieso? Weil ich ein großer Künstler bin. Ich werde euch alle in Stein verewigen. Ihr werdet unsterblich sein. Ich habe mir schon immer gewünscht, unsterblich zu sein. Wirklich ein Meisterwerk, das muss ich mir schon selber eingestehen. Dem werde ich schon zeigen, was eine Harke ist. Eine Unverschämtheit, so mit Gummibären rumzuspielen. Gummibärstatuen werden mir ein Vermögen einbringen. Du Idiot! Wieso ich? Ich wollte mir gerade schnappen, da bist du dazwischen gekommen. Lass dich nicht lachen! Du hast doch alles verpackt! Oh je, das ging schief. Davini entkommt mit den gefangenen Gummibären und sperrt sie in seinem Wohnwagen in lauter kleine Käfige. Er will sie versteinern, wenn er wieder neue Skulpturen braucht. Und das ist schon bald der Fall, als nämlich König Gregor und sein Gefolge den Wagen des Zauberers betreten. Platz machen für seine königliche Hoheit! Ihr guter Ruf eilt Ihnen voraus, verehrter Künstler. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Danke, Majestät. Und da ich weiß, dass Sie der größte Künstlerkenner unserer Zeit sind, will ich Ihnen meine Meisterwerke zeigen. Oh, sind Sie nicht süß, Vater? So habe ich mir als Künstler die legendären Gummibären vorgestellt. Genau wie in meinem Märchenbuch. Kaum zu glauben. Sie sehen so lebendig aus. Das sind Kabi und Tammy. Aber das kann doch nicht sein. Was? Grammy, Graffy, was ist passiert? Dieser falsche Bildhauer hat sie mit Zauberpulver in Statuen verwandelt. In Statuen? Er hat eine Steintafel, auf der sind so komische Worte eingraviert. Und wenn man sie ausspricht, werden die Statuen wieder normal. Dann können wir noch was machen. Natürlich kaufe ich sie dir, mein Schatz. Oh, das ist sehr lieb von dir, Vater. Psst, Kevin, Wir müssen die Steintafel haben, um den Zauber aufheben zu können. Beeil dich, Kevin. Wartet hier, bis es dunkel ist. Zu Hause im Schloss bewundern inzwischen der König und Kalla die gekauften Figuren. Na, wie findest du sie, Kalla? Ach, ich liebe sie, Vater. Ich wünschte, sie wären echt. Aber schade, dass wir hier zwei leere Plätze haben. Du hast recht, die können wir nicht so lassen. Ich werde sofort morgen mit dem Bildhauer reden, mein Schatz. Würdest du das wirklich für mich tun? Sie sind so niedlich. Und während der König den Zauberer weckt, um neue Skulpturen in Auftrag zu geben, versucht Kevin, das Zaubermittel zu erbeuten. Bildhauer, sind Sie noch wach? Ich will meine Ruhe haben. Ich bin der König. Einen kleinen Moment, königliche Hoheit. Kommen Sie herein, königliche Hoheit, kommen Sie herein. Was für eine Ehre, Sie bei mir zu begrüßen. Psst, da vorne ist das Zimmer des Bildhauers. Kletter an den Reben hoch und hol die Tafel. Ich lenke ihn inzwischen ab. Alter geht vor Schönheit. Ich werde besonders langsam klettern, damit du mir auch folgen kannst. Ich habe einen Auftrag für Sie. Ich möchte zwei weitere Gummibären bestellen. Noch zwei Gummibären? Aber Hoheit! Wenn es eine Frage des Geldes ist, ich zahle jeden Preis. Mehr brauchen Sie mir gar nicht zu sagen, königliche Hoheit. Ich werde sofort mit der Arbeit anfangen. Gute Nacht, Hoheit. Verdammt, ich muss die zwei anderen Gummibären finden. Was war das? Da vorne hängt ein Mantel. Ich werde jetzt die Tafel holen. Ein kleiner Imbiss für Sie. Wir haben Trüffel, Käsekuchen, Pasteten, Früchte, Honig und warme Milch. Es ist sicherer, wenn ich es aufbewahre. Das glaubst nur du. Wie wär's mit ein paar Trauben? Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Da sind ja meine zwei Bären. Nicht mehr weg. Ihr habt meine Steintafel kaputt gemacht. Kommt sofort zurück. Die Gummibären und Kevin flüchten in das Zimmer der Prinzessin. Sie schläft. Ihr zwei macht die Tafel wieder ganz und weckt die Prinzessin nicht auf. Wie du willst, aber ich habe die Tafel gefunden. Wie kannst du nur so kleinlich sein? Ist das vielleicht wieder eine Drohung? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um euch zu streiten. Eure Freunde brauchen eure Hilfe. Du zuerst. Bimbala, bimbolo, mobimbo, bimbam. Ich will sofort hier runter, ihr... Oh nein, jetzt ist sie aufgewacht. Was? Ihr verschwindet durch das Fenster. Ich schau mal nach, ob sie... Ich weiß, dass ihr hier drin seid. Ja, sicher bin ich hier drin. Das ist schließlich mein Zimmer. Sie haben sich davon gemacht. Wenn Sie jetzt nicht augenblicklich aus meinem Zimmer verschwinden, dann werde ich die Wache rufen. Ich muss Sie aufhalten. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, aber ich kann alles erklären. Prinzessin Kalla. Hallo, du königlicher Betrüger. Willst du deine Tafel wieder haben? Wie wär's, wenn wir beide Partner würden? Du könntest mit mir zusammen eine Menge Geld verdienen. Du meinst wohl auf Kosten von kleinen Tieren. Keiner wird die kleinen Tiere vermissen. Da, da, da, da, da, da. Gib mir sofort meinen Beutel zurück, du niemand! Nein, nein, behalte ihn, er gehört dir. Du darfst deine Laufkünste nochmal unter Beweis stellen. Lauf zu deinem Wagen. Bimbala, bimbolo, mobimbo, bimbam. Oh nein! Hilfe! Aufhören! Nein! Der wird keine Statuen mehr machen. Und das braucht er auch nicht mehr. Halt! Oh, Kalla hat er verwandelt. Ich muss sie zurückrufen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Bimbala, bimbolo, mobimbo, bimbam. Wache! Hilfe! Wache! Oh, Kevin! Oh, was machst du denn hier? Wo ist der Bildhauer? Und wo sind meine Bären? Ich hab sie nicht genommen, ich schwöre es dir. Kalla, was ist hier los? Meine Bären! Jemand hat meine Bären gestohlen! Das war sicher dieser Bildhauer. Ich wollte ihn schon aufhalten. Sir Tuxford, sammeln Sie Ihre Männer zusammen und verfolgen Sie diesen Halunken. Ach, Kevin, ich habe die Bären wirklich gern gehabt. Sie sahen wie echte aus. Ich hatte immer das Gefühl, als ob sie lebten. Oh, und ob sie lebten? Ich meine natürlich nur in unserer Fantasie. Viel zu tun? Oh, Kevin, komm rein. Ich möchte dir was zeigen. Was denn? Ich habe gelernt zu zaubern. Aber ich habe doch schon gesehen, wie du zauberst. Ja, schon. Ich habe aus dem Buch gezaubert, aber heute will ich es auswendig versuchen. Das ist ja großartig, Sammy. Zeig her. Ich werde eine Lampe verzaubern. Oh, es ist besser, wenn du etwas zurückgehst. Lamicht, Lamoicht, Hamel, Hamau! Da. Ist das nicht wundervoll? Wow! Komm mit, wir müssen es den anderen zeigen. Oh, wenn du wirklich glaubst, dass sie sich dafür interessieren. Übrigens habe ich in diesem Buch etwas gefunden, was sehr wichtig ist. Sehr wichtig, sag ich dir. Tammy, was war es denn nochmal? Oh mein Gott, jetzt habe ich es völlig vergessen. Was war es denn nochmal? Granny, Sammy möchte dir was zeigen. Ich habe ganz andere Sorgen. Uns ist leider der Gummibärsaft ausgegangen. Oh nein, das kann nicht sein. Wir haben ein ganzes Fass unten im Keller. Der war schlecht. Ich habe ihn weggeschüttet. Wir müssen unbedingt neuen Saft machen. Na, großartig. Grammy, wir haben kein Wasser mehr. Ach, ich weiß, mein kleiner Liebling. Graffi, du bist dafür zuständig, dass die Sachen in Ordnung sind. Wieso haben wir kein Wasser? Was weiß ich. Vorhin lief es noch. Für den Saft brauchen wir absolut einwandfreies und sauberes Wasser. Da ist sicher ein Rohr verstopft. Das wird bestimmt ein Kinderspiel sein. Sofort gehen und es richten. Vielleicht könnte der Fehler aber auch an der Quelle liegen. Am besten, es geht mal einer hin und schaut. Ich sage, ein Rohr ist verstopft und du solltest nicht gegen mich arbeiten. Ich finde Samis Idee sehr einleuchtend. Warum willst du das ganze Land umgraben, wenn es nicht nötig ist? Weil ich für die Reparaturen zuständig bin. Und ich sage... Dass du ein dickköpfiger alter Narr bist. Ich verlasse dich. Das ist alles, was noch an Saft übrig geblieben ist. Eine Flasche für jeden. Ihr dürft ihn nicht verschwenden. Er ist nur für den Notfall. Hier, schaut mal. Ich habe hier in der Karte eine Stumpfstation. Eine Pumpstation gefunden. 30 Meilen nordöstlich von hier. Dauert das lange, dorthin zu kommen? Oh nein. Wir nehmen die Schnelltunnel. Nein, nicht die Schnelltunnel. Und während Graffi seinen Dickkopf durchsetzt und im Rohrleitungsnetz nach dem Fehler sucht, rasen die anderen auf unterirdischen Bahnen zur Stumpfstation. Was ist das für ein Geräusch? In der Karte steht, dass da ein kleiner Wasserfall sein muss in der Nähe der Pumpe. Da ist ein kleiner Wasserfall. Der Karte nach muss die Pumpe auf der anderen Seite liegen. Da ist eine Brücke. Ach du meine Güte! Was hast du? Sammy ist nicht schwindelfrei. Oh nein. Aber wie wär's, wenn du hier bleibst? Nein, das geht nicht. Ihr braucht mich sicher. Ich muss den Fehler an der Pumpe reparieren. Auf die andere Seite der Schlucht zu kommen, ist gar nicht so leicht. Die Brücke schwankt im Wind und jeder versucht, Sammy Mut zu machen. Du darfst nicht runterschauen. Sieh dir die Bäume an den Seiten an. Du machst das gut. Ja, man darf nur geradeaus aufs Ziel schauen. Ist alles in Ordnung, Sammy? Ich kann mich nicht bewegen. Er ist vor Angst erstarrt. Ich werde was ausprobieren. Versuch alles, was du willst. Vielleicht bringt ihn ein kleiner Tritt wieder zur Vernunft. Bleib ganz ruhig stehen. Komm, ich nehme dich auf den Rücken. Endlich geschafft. Gemeinsam setzen die Gummibären ihren Weg fort. Kabi, lauf nicht zu weit weg, hörst du? Wie geht's jetzt weiter, Tammy? Also anscheinend ist die Pumpe unten in der Schlucht. Auf der Karte sind Treppen rechts neben einem Schild eingezeichnet. Oh, du meine Güte. Hier beginnt Dragmore. Dragmore? Hier regiert Ikzorn. Hinter jedem Busch befindet sich ein Ungeheuer. Tommy! Hey, das scheint ja ein richtig tolles Abenteuer zu werden. Ich glaube, da hinten gibt es eine ganze Menge von uns. Am besten, wir gehen so schnell wie möglich in Deckung. Wenn ich dich doch nur erinnere, was in dem großen Buch gestanden hat. Ich wollte dir das doch unbedingt erzählen. Es war so wichtig. Das ist unser Wasser. Auf jeden Fall sind wir an der richtigen Stelle. Hey! Ich habe eine Tür gefunden. Wirklich Gummibären gebaut. Alle Gummibären, die in dieser Gegend wohnen, müssen von hier ihr Wasser holen. Und keiner hat sich in all den Jahren darum gekümmert. Es ist wirklich schrecklich, was wir alles vergessen haben. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich gar nicht vorgeschlagen, hierher zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Sammy, vielleicht ist da oben der Fehler. Genau das ist es. Aber wie kommen wir daran? Wenn ich da oben rauf könnte, dann würde ich versuchen, ihn wegzudrücken. Ich könnte mich an einem Seil hochschwingen. Gabi, Schatz, ich weiß, dass du es nicht abwarten kannst, deinen Saft zu trinken. Aber warte lieber, bis du ihn wirklich brauchst, hörst du? Ich wüsste vielleicht, wie man darauf kommt. Kevin, könntest du darauf klettern? Ich kann es versuchen. Warte, ich komme mit. Bevor dich die Kraft wieder verlässt. Oh nein! Sie haben das Hindernis, das den Wasserstrom abgeschnitten hat, tatsächlich gefunden. Mit vereinten Kräften räumen sie es beiseite und als das Wasser wieder durch die Rohre braust, machen Sie sich glücklich auf den Heimweg. Zur gleichen Zeit sucht Graffi noch immer nach dem Fehler. Hast du was gefunden, Graffi? Ich weiß noch nicht, aber Grammy glaubt immer, dass ich auf Frau ist. Ist alles in Ordnung? Ich hatte recht. Ich hab's gefunden. Warte nur, bis Grammy kommt und darf ich. Doch Grammy und die anderen haben im Augenblick viel ernstere Probleme. Sie müssen durch das Gebiet der Ungeheuer. Grammy, rück mir den Saft rüber! Ach du meine Güte, das habe ich dir vergessen zu sagen. Der Saft wird bei Menschen nur einmal am Tag. Ein bisschen spät, würde ich sagen. Grammy, kann ich jetzt bitte meinen Saft trinken? Ja! Warum streitest du dich nicht mit Leuten, die dir gewachsen sind? Geh schon vor! Ich komme nach! Wir haben uns den Weg freigemacht. Wir können einfach durchgehen. Kevin! Ich kann nicht alleine rüber. Wir schaffen es nicht. Der Schnelltunnel ist noch zu weit. Wir müssen die Brücke kaputt machen. Ich könnte vielleicht die Seile anzünden. Oh, was hast du nur für komische Gedanken? Nein, das ist eine großartige Idee. Ist Kabi noch weit weg? Da kommt er. Schon an damit. Hallo, Chanel. Nein, das ist nicht richtig. Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht. Sammy, tief atmen und ganz ruhig vergiss, was hier los ist. Du kennst die Zauberformel. Lammicht, Lammeucht, Hammel, Amoff. Du hast es geschafft. Ich wusste, dass du es kannst. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Thank you. Endlich sind alle Gummibären oben und in Sicherheit. Der arme Graffi allerdings glaubt noch immer, er habe die Leitung repariert. Graffi, ich muss dir erzählen, was wir alles erlebt haben. Du willst mir wohl erzählen, dass ihr nichts gefunden habt. Ich habe nämlich hier inzwischen die Leitungen repariert. Was? Wir haben wieder Wasser. Wie es dir selbst hat. Graffi, genau wie sonst weißt du auch jetzt wieder nicht, wovon du sprichst. Oh, wie Wasser?